Lister, eine erotische Biografie von Angela Steidele. Hörspielbearbeitung und Regie Luise Vogt. Folge 5: Zeitreise. Am Morgen des 7. August 1838 befestigte Ann Lister an ihrem alten schwarzen Merino-Kleid Schlaufen und Schnüre und nahm sich den mit 3.298 Metern zweithöchsten Berg der französischen Pyrenäen, den Vignemal, vor. Man sagte, er sei unzugänglich. Doch Anne hörte von zwei Bergführern, die die offizielle Erstbesteigung an zahlungskräftige Touristen verkaufen wollten. Anne heuerte die beiden noch am gleichen Tag an und wagte den Aufstieg. Unterwegs aß sie nichts als zwei kleine Stücke Brot, ein hartgekochtes Ei und zwei Kekse. Sie schlief dicht an dicht mit ihren sieben Begleitern, alles Männer, auf dem nackten Fußboden einer kleinen Schäferhütte, um mitten in der Nacht aufzustehen und weiterzuwandern. Sie kreuzten Schneefelder und brauchten Steigeisen. Anne übergab sich vor Anstrengung, hatte starke Kopfschmerzen und Schwindelanfälle. Nach 10 Stunden erreichten sie die Spitze des Vignemal. Nach dieser Erstbesteigung fühlte sie sich ganz merkwürdig, hab ständig Höhenangst und häufig Schwindelanfälle, vor allem zu Pferd. Brechreiz, mein Kopf schwer, ich bin matt, bedrückt. Nachts schlief sie schlecht und träumte von unbezwingbaren Bergen. Auch die offizielle Erstbesteigung fiel ihr nicht zu. Einer ihrer Bergführer hatte sie ein zweites Mal verkauft an Napoleon Joseph Ney, Prince de la Moscova, Sohn von Napoleons Marschall Ney. Nach einem langwierigen Rechtsstreit musste Anne feststellen, dass es als Frau unmöglich war, für diese Leistung namentlich in der Zeitung genannt zu werden. Und so galt der Prince de la Moscova bis 1968 als Erstbesteiger des Vignemal. Ich dachte an keine Urkunde, als ich auf dem Gipfel des Vignemal stand, dessen Besteigung mir keiner glaubt. Aber ist das wichtig? Was soll mir Ruhm? Noch heute heißt die Route, die Anne Lister am Dienstag, den 7. August 1838, zum Gipfel des Vignemal nahm, Prince de Moscova. Was für die Geschichte dieser Erstbesteigung gilt, gilt auch für die Geschichte der Textgattung Biografie. Schon ein oberflächlicher Blick auf Literaturgeschichten, Verlagsprogramme und auf exemplarische Beispiele macht Biografien kenntlich als Texte von Männern über Männer, stellte Anne-Kathrin Reulicke 1993 fest. Es ist unter diesem Gesichtspunkt auffallend, dass die Verfasser von Biografien in der Folgezeit nicht selten selber zu Gegenständen von Biografien werden. Georg Forster schreibt über James Cook, Friedrich Schlegel über Georg Forster, Ernst Behler über Friedrich Schlegel und so fort. Die beinahe lückenlose Kette Schreibender und Beschriebener liest sich als Herstellung einer männlichen Genealogie, die sich ohne den Beitrag von Frauen reproduziert. In den über 25 Jahren, die seit Reulickes Essay vergangen sind, hat sich kaum etwas verändert. Martin Geck etwa hat im Jahr 2000 Bach, 2010 Robert Schumann, 2012 Wagner, 2014 Matthias Claudius, auch Mozart, die Bach-Söhne und Mendelssohn biografiert. Seine letzte Biografie von 2017 überhöht den männlichen Helden gar zu Gott, Beethoven, der Schöpfer und sein Universum. Fängt außer mir angesichts eines solchen Untertitels niemand an zu kichern? Der ganze Winter des Jahres 1838 sollte in Yorkshire schneereich und bitterkalt bleiben. Trotz 12 befeuerter offener Kamine im ganzen Haus herrschten am 19. Dezember in Annes Arbeitszimmer minus 0,8 Grad. Diesen ungewöhnlich harten Winter machte auch die junge Emily Bronte mit. Aufgewachsen in Haworth, nur 19 Kilometer von Halifax entfernt, arbeitete sie als Lehrerin an der Law Hill School, wie Shipton Hall in der Gemeinde Upland South Aurum gelegen. In diesem Winter reiften Emily Brontes Ideen zu Wuthering Heights. Der in dem berühmten Roman behandelte Grundkonflikt könnte von Anne Lister und Anne Walker inspiriert sein. Emily Bronte wusste, wer die beiden waren. Ein Spaziergang, den Emily öfters machte, führte sie nah an Shipton Hall vorbei. Emily Bronte dürfte sich ihren Reim auf die Beziehung der beiden Frauen gemacht haben, die zusammen lebten und gemeinsam in der Kirchenbank saßen. Sie verband eine verbotene Liebe, wie die zwischen Heathcliff und Cathy. Emily Brontes Eindrücke von Anne und Anne sind erkennbar eingeschrieben. »1839 hatte Anne Lister ihr Erbe erheblich ramponiert und als Bauherrin ihr eigenes Heim unwirtlich gemacht. Weder die Politik noch das Geschäftsleben, weder ihre Studien noch die Liebe hatten ihr Erfolg, Glück oder Befriedigung beschert. Vor der Erkenntnis, dass sie in allem gescheitert war, floh sie ein letztes Mal. Auf Reisen bin ich nach wie vor liebend gern.« Um diese letzte Reise Anne Listers in meiner Biografie angemessen würdigen zu können, reiste ich ihr hinterher. Wann war sie wo? Wie sieht es dort aus? Ist es im August dort wirklich unerträglich heiß, wie sie klagt? Doch nicht einmal Landschaften, Berge und Flüsse gleichen sich noch. Die Wolga, kein Urstrom mehr wie noch 1840, sondern eine Kette von Stauseen, die nicht mehr jeden Winter zufrieren. Die Dariali-Schlucht im großen Kaukasus, in ihrer kargen Schönheit vielfach auch von Anne Lister besungen. Heute die Riesenbaustelle eines Staudamms. Die Sümpfe, in denen sie sich mit Malaria ansteckte, trockengelegt. Spätestens bei den Reisen auf ihren Spuren lernte ich die Bescheidenheit, mit der jeder nach Hause kommt, die sich im biografischen Handwerk die Hände schmutzig macht. Den Hinweg hatte Anne Lister ausführlich in ihrem Tagebuch beschrieben. Über den Rückweg ist kaum etwas bekannt. Nur so viel ist sicher. Anne Walker war 7 Monate und rund 5000 Kilometer mit einer Leiche unterwegs gewesen. Am 11. August schlugen die beiden Engländerinnen ihr Lager in einer kleinen Maisscheune auf. Und Anne Lister schrieb, wie an jedem Abend in den letzten 36 Jahren, in ihr Tagebuch. Jetzt um 8.25 Uhr habe ich gerade die letzten 19 Zeilen geschrieben. Im Norden Berge, davor bewaldete Bergrücken, hier und da kleine bewaldete konische Gipfel, die Hügel an den Seiten eingekerbt, kleine konische Gipfel auf den seitlichen Bergrücken, Tee und so weiter, jetzt um 8.25 Uhr, legen uns um 9.30 Uhr hin. Dann ist für immer Schluss. Anne Lister schrieb nie wieder Tagebuch, obwohl sie noch 6 Wochen lebte und bis dahin selbst unter widrigsten Umständen ihre Lebenschronik fortgesetzt hatte. Was geschah, ist nicht bekannt. Aus ihrer Todesanzeige ergeht nur, dass sie am 22. September 1840 in Kutaisi starb, an La Fièvre Chaud. Im Osten steht die Sonne auf. Kurz vor Enlisters und Enwalkers Abreise nach Russland ließen sich die Mitglieder der Halifax Antiquarian Society gemeinsam ablichten. Das Foto hat sich sogar erhalten. Doch Enlister hatte keine Lust auf die Sitzung, wie sie ihrem Tagebuch anvertraute, und blieb zu Hause. Wie konnte sie uns nur dieses eine mögliche Foto von sich vorenthalten? Enlisters letzter Wille, in der Familiengruft in Halifax bestattet zu werden, war ein grausamer und selbstsüchtiger Wunsch der Mistress von Shiptonhall. Ann Walker beugte sich. Wie im Leben, so im Tod. Weinte Ann Walker viel? Oder war sie vollkommen erstarrt? Wie wirkten nun all die Orte auf sie, an denen sie auf der Hinreise mit Ann so etwas wie glücklich gewesen war? Mit der Leiche nahm Ann Walker denselben Weg zurück, den sie gekommen war, über Tbilisi und Moskau nach Yorkshire. Den großen Kaukasus überquerte sie auf der sogenannten Georgischen Heerstraße, die über den Kreuzpass am sagenumwobenen Kazbek vorbeiführte. Der Saumpfad war an vielen Stellen so schmal, dass Wanderer sich kaum ausweichen konnten. Neben dem Pfad gähnte bisweilen ein Kilometer tiefer Abgrund. Im April jenes Jahres war Enlister stellenweise zu Fuß gegangen. Ann Walker hatte sich geweigert, aus dem kleinen russischen Wagen zu steigen, vor Angst gelähmt, und einen Weinkrampf geschüttelt. Jetzt musste sie diese steile Wand wieder hinauf. Und Ann lag im Sarg. Yorkshire, 2014. Meine Frau und ich betrachten in Shipton Hall Enlisters Reisewagen, den Ann Walker von Moskau zurückbrachte. Keine Frage. Um die Biografie schreiben zu können, muss ich dorthin, wo Enlister gestorben ist. Leider weiß ich schon im Vorhinein. Es ist vergeblich. Wer in die Vergangenheit reisen möchte, kommt nie an, muss aber dennoch aufbrechen. In der größten Gewissheit, das Reiseziel zu verfehlen. Wer sich an die Tafel der Vergangenheit setzen möchte, kann nur hoffen, im Stolpern das Tischtuch zu greifen und gewitzt die Scherben aufzuklauben. Meine Frau Suzette ist genauso alt wie Anne, als wir uns auf den Weg machen. Und ich muss ein so beklemmendes wie idiotisches Gefühl bekämpfen, ihr könne deshalb etwas zustoßen. Und ich, die um 2 Jahre jüngere, würde Witwe werden und sie nach Hause überführen müssen. Ein Paar sind wir schon viel länger als Anne und Anne, und keine von uns hat die andere nur wegen ihres Geldes gewollt, glaube ich. Auch wir leben zusammen in einem Haus, doch haben wir keine heimliche Zeremonie unter 4 Augen vollzogen, sondern unsere Lebenspartnerschaft auf dem Standesamt eintragen lassen. Ann Lister und Ann Walker brachen am 20. Juni 1839 von Halifax auf. Nur zu Wasser hatte das Dampfzeitalter schon Fahrt aufgenommen. Zu Lande vergingen noch 2-3 Jahrzehnte, bis in England und auf dem Kontinent ein nennenswertes Eisenbahnnetz ausgebaut war. Ann Lister und Ann Walker gehörten der letzten Generation an, die in der Pferdekutsche reiste. An den Hauptverkehrswegen waren die Posthaltereien gut eingerichtet, bei denen man die Pferde wechseln und wo man einkehren und übernachten konnte. Die alten Hotels zur Post erinnern noch an diese Zeit. Von Halifax fuhren Anne und Anne zunächst nach London, wo sie ihre Ausrüstung um einen Kompass, ein kleines Fernrohr und einen besonders präzisen Watch Chronometer ergänzten. Diese Uhr sollte auf der ganzen Reise stets die Greenwich-Zeit anzeigen. Ihre Alltagsuhr stellte Anne Lister während der Reise auf die jeweils lokale Zeit ein, die noch überall dem Sonnenstand folgte. Anne Lister unternahm daher buchstäblich eine Zeitreise. Und deshalb möchte ich gerne die Diskussion mehr in die Situation führen, dass es eher in Richtung einer Gewissensentscheidung ist, als dass ich jetzt hier per Mehrheitsbeschluss irgendwas durchbaue. Homosexualität ist in Russland nicht strafbar. Jedoch ist die Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Partnerschaften in der russischen Gesellschaft gering, warnt das Auswärtige Amt. Gewalttätige Übergriffe, insbesondere bei öffentlichem Zeigen gegenseitiger Zuneigung, sind nicht auszuschließen. Am Vorabend unseres Abflugs nach St. Petersburg legen wir unsere Trauringe ab. Wir wollen nicht als Paar erkannt werden. Hinter Anns und Anns ungleichen Trauringen vermutete kein Zeitgenosse einen Bund. Sie reisten als Tante und Nichte. Also verabreden wir, wenn uns jemand dumm kommt, geben wir uns als Cousinen aus. Verwandt über unsere Mütter. Daher die unterschiedlichen Nachnamen. Sollten wir nach unseren Männern gefragt werden, wollen wir vorgeben, die seien so furchtbar beschäftigt. Nicht wahr, Cousinchen? Sankt Petersburg wurde von Beginn an nicht als gewachsene Stadt verstanden, sondern als willentlich geplant und daher durch und durch künstlich. Dostojewski, der 18 Jahre alt war, als Anne und Anne nach Petersburg kamen und dort an der Militärisch-Ingenieurtechnischen Universität studierte, sprach von der abstraktesten und ausgedachtesten Stadt der ganzen Welt. St. Petersburg war und ist große Oper. Kein Wunder, dass sie zur lesbisch-schwulen Hauptstadt Russlands wurde. Geschieht Peter recht. Für die politischen Großmachtziele Peters des Ersten starben unzählige Männer auf Schlachtfeldern, in Folterkammern und auf dem Schafott. Grenzenlos war das Leid, das Peter Zehntausenden mit der Gründung der Stadt seines Namens zufügte. Auf ihrer nächsten großen Station, Moskau, konnten Anne und Anne im Kreml die alten Zarenpaläste besichtigen. Von außen unscheinbar und schäbig. Die vielen vergoldeten Türmchen waren vom Alter und von Wind und Wetter verunstaltet und die farblosen Mauern mit ihrem abgeplatzten Putz bröselten ihrem Verfall entgegen. Heute sind die Paläste restauriert, aber selbst von außen kaum zu sehen. Denn ein Jahr vor Annes und Annes Besuch in Moskau begann man mit dem Bau des großen Kremlpalastes, der die beiden älteren Gebäude umschließt. Anne und Anne verließen an ihrem ersten Tag den Kreml durch das Tor zum Alexandergarten und besuchten noch die Manege. In dem riesigen Gebäude, heute für Kunstausstellungen genutzt, konnten damals 2000 Mann Infanterie und 1000 Mann Kavallerie exerzieren. In der Nacht von Putins manipulierter Wiederwahl 2004 brannte die Manege ab. Nur ein Jahr später stand sie wieder. Auf ihrer Weiterreise ging für Enlister ein Traum in Erfüllung. Sie fuhren auf der zugefrorenen Wolga, fast 2000 Kilometer bis nach Astrachan. Unmöglich, während der Fahrt zu schreiben. Es ruckelt zu sehr und holpert ab und an äußerst kräftig. Ich konnte auf der Poststation nicht mehr als nötig schreiben. Es war zu kalt. Meine Finger begannen zu schmerzen. Tagsüber herrschten minus 18 Grad und kälter. In Kasan führt der aus Persien stammende Professor für orientalische Studien Alexander Kasimowitsch Kasembek Anne und Anne in fließendem Englisch durch die Universitätsbibliothek. 4 Jahre später studierte der junge Lev Tolstoi bei ihm. Danach wurden die Damen aus England, eben weil sie Frauen waren, eingeladen, den Harem ihres Gastgebers zu besuchen. 4 Ehefrauen, eine Tochter, 1 oder 2 Nichten und 2 oder 3 Dienerinnen. Rund 12 alle zusammen. Kostbar angezogen, in Brokat mit Perlen geschmückt, Türkise, sogar Diamanten. Die jüngste Gattin ganz hübsch, Rouge auf den Wangen, die Zähne geschwärzt. Erst wollten die Frauen alle flüchten, doch bald waren sie beschwichtigt. Arme Dinger. Menschliche Wesen, aber wie menschliche Tiere. Und so viele, bis auf ein Irrenhaus, habe ich nichts so Trauriges und Demütigendes gesehen wie diesen Harem. Sie dürfen bzw. können gar nicht Teil der Gesellschaft sein. Was für eine furchtbare Erniedrigung der Hälfte der Menschheit. Uns lädt niemand in sein Harem ein. Wir versuchen wenigstens die Moschee ausfindig zu machen, in der Anne und Anne zugegen waren. Wir treffen dort 2 fidele Rentner, der eine aus Usbekistan, der andere aus Tadschikistan. Ehemalige Ingenieure, die seit Sowjetzeiten hier leben. Wir lösen bei ihnen eine so anteilnehmende Verwunderung aus, wie Anne Lister und Anne Walker damals. Lächelt der eine schließlich anerkennend. Jäckenbauer! Nickt der andere. Anne und Anne mühten sich am ersten Tag ihrer Kaukasusüberquerung bis nach Stepansminder. Anne marschierte bergauf, um einen besseren Blick auf das Dorf zu haben. Stepansminder ist heute ein schäbiges Bergnest. Die flachen Dächer sind verschwunden. Rotes Blech bedeckt die Häuser. Überall liegt Bauschutt herum. Schweine wühlen im Plastikmüll entlang der Straßen. Deren Asphalt ist von knietiefen Schlaglöchern durchbrochen. Das ehemalige In-Tourist-Hotel liegt sehr wahrscheinlich auf genau der Höhe, von der Anne Lister auf das Dorf blickt. Es wurde grunderneuert und zählt zu den nobelsten Hotels in ganz Georgien. Wie Anne stehe ich da und hoffe, einen Blick auf den mächtigen Eiskegel des 5047 Meter hohen Kasbek erhaschen zu können. Den mythischen Marterfelsen des Prometheus. Pushkin hatte 1829 hier kein Glück. Anne und Anne 1840 auch nicht. Ich halte den Atem an. Da steht er. Der majestätische Berg mit seinem unverkennbaren Vulkankegel von schneeweißem Eis bedeckt. Unserem Gastgeber in der Frühstückspension in Tbilisi stürzt das Gesicht ab, als er bei unserer Ankunft zwei Frauen sieht. Höchst verlegen bittet er um Entschuldigung. Das habe er doch nicht ahnen können. Ach, Herrje. Jetzt habe er uns ein Zimmer mit Ehebett vorbereitet. Das sei ihm aber sehr unangenehm. Vielleicht könnten wir morgen in ein Zimmer mit zwei getrennten Betten wechseln. Aber wenn jetzt niemand abreise, was sollen wir denn dann bloß... Er kann sich gar nicht beruhigen. In Westeuropa, sagen wir lächelnd, wir ziehen das Ehebett vor. In Georgien? Nein, nein, nein, nur keine Umstände. Die Bahnstrecke zwischen Tbilisi und Baku wurde 1883 eröffnet. Ich mache kein Auge zu. Ich liege da und lasse mich rhythmisch durchschütteln. Kalak, kalak, kalak. Hatten Anne und Anne eigentlich Sex auf dieser Reise? Da auf einmal... A big jolt. Ein starker Stoß. Für einen Moment schwebe ich in der Luft. Das muss sie gewesen sein. Die Grenze zwischen Europa und Asien. Die Abscheron-Halbinsel, auf der Baku liegt, bereichert den Kaukasus um eine weitere Besonderheit, die weltweit nicht ihresgleichen hat. Bodennahe Erdöl- und Erdgasquellen im Überfluss. Seit der Antike nutzte man das sogenannte Naphtha zum Abdichten von Schiffsplanken oder zum Schmieren von Rädern. Die einmalige Karriere des altbekannten Rohstoffs begann jedoch erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die deutsche Wehrmacht hatte sich die Ölfelder bei Baku sichern wollen, scheiterte aber auf ihrem Weg in Stalingrad. Anne Lister und Anne Walker sahen sich auf einem Tagesausflug die vorindustrielle Gewinnung des Rohstoffs an. Über eine Winde ließ man einen Sack aus Hammelfell herab. Je nach Tiefe des Brunnens zogen zwei Arbeiter oder ein Pferd den Sack über eine Kurbel wieder hoch. Die Brunnenwände waren nicht ausgemauert, sondern nur mit Brettern verkleidet. Vom Brunnenboden musste ständig Schlamm entfernt werden. Anne und Anne beobachteten, wie sich ein Arbeiter abseilen ließ. Er hatte einen blechernen Atemapparat mit einem langen Luftrohr. Keine Tritteisen. Ein Seil, das um seinen Hals gebunden war. Kaum war der Mann unten, da rief er schon verzweifelt. Und in aller Eile wurde er wieder hochgezogen, schien in großer Not und hatte allen Grund dazu. Das Seil um den Hals hätte ihn fast umgebracht. Ich wandte mich an den Vorarbeiter und erklärte ihm unsere Tritteisen. Sie sagten, er bekäme einen Silberrubel für jeden Eimer Schlamm, den er von unten heraufbrächte. Die Frau, die sich hier um den Arbeiterschutz sorgte, hinderte zu Hause ihre Pächter nicht daran, ihren Kohleminen Kinder zu beschäftigen. Das Dorf ist heute in einem bis zum Horizont abgesperrten Gelände verschwunden. Hinter den hohen Zäunen bewegen sich große Ölpumpen langsam auf und ab. Zu Sowjetzeiten wurde Sumgayit zum Zentrum der Rohölverarbeitung. Weder die UdSSR noch der Aliyev-Clan hatten ein Interesse daran, ihren Profit durch Klärwerke, Filteranlagen, Deponien oder Giftabscheider zu schmälern. Die drittgrößte Stadt Aserbaidschans zählt zu den verseuchtesten der Erde. Ihre Einwohner erkranken wesentlich häufiger an Krebs als anderswo. Erschreckend viele Kinder kommen missgebildet zur Welt. Wie lange dem Arbeiter wohl noch zu leben blieb, den Anne Lister in Rohöl schnorcheln sah. Je weiter Anne und Anne auf ihrer Reise vorankamen, desto neugieriger wurden sie gemustert. Vor zudringlichen Kalmücken mussten sich Anne und Anne sogar in ihrem Zimmer verschanzen. Am Morgen fingen wir gerade an, uns anzuziehen, als sie ihre Neugier nicht länger bezähmen konnten. Vorsichtig öffneten sie unsere Türen und schauten uns durch diese und durch das Fenster an. Anne und Anne schauten so unverfroren zurück, wie sie selbst gemustert wurden. Fünf Frauen mit offenen Hemden, die ihre schwabbeligen, hängenden Brüste und viel Bauch zeigten, untersuchten neugierig unsere Kleider, bewunderten Adnis grüne, wattierte, rosa gefütterte Seidenschute. Die Kalmücken waren Mongolen tibetisch-buddhistischen Glaubens, die im Sommer noch, wie früher das ganze Jahr über, als Nomaden durch die Steppe zogen. Karl Koch, Russlandreisender zu Anne Listers Zeiten, schreibt 1842: Der Anblick dieser von Grund aus hässlichen Menschen bietet einem Europäer, der sich noch nicht an die mongolische Physiognomie gewöhnt hat, etwas Widerwärtiges dar. Enlister kam zu einem anderen Schluss, als sie zum ersten Mal eine Jurte erspähte und sogleich eintrat. Ich fand die Leute, schmutzig wie sie waren, so viel weniger hässlich als erwartet, dass ich unseren Führer bat, einer der Frauen zu sagen, dass ich sie hübsch fand. Sie grinste zufrieden. Umstandslos setzten die Sowjets später die Politik der Zaren fort und zwangen die viehherdenhaltenden Kalmücken nicht nur zur Sesshaftigkeit, sondern auch zu einer kollektivierten Landwirtschaft, die zu großen Hungersnöten der Wüstenbildung in der Steppe führten. Und im Gegensatz zu den Zaren, die den Buddhismus der Kalmücken geduldet hatten, verfolgten die Sowjets die kalmückischen Priester und zerstörten ihre Tempel. Als die deutsche Wehrmacht auf Stalingrad rückte, schlossen sich daher kalmückische Regimenter dem Kampf gegen die Sowjets an. Zur Strafe wurden die Kalmücken nach dem Sieg der Roten Armee kollektiv nach Sibirien deportiert, aus der Liste der sowjetischen Völker gestrichen. Unter Chruschtschow wurden die Kalmücken zwar rehabilitiert, doch die autonome Republik Kalmykien ist nahezu menschenleer. Kein Ort in ganz Georgien deprimiert uns mehr als Gori. Traurig macht uns das einzige gepflegte, überaus stattliche, blumengeschmückte Gebäude. Er steht gleich neben unserem In-Tourist-Hotel, das nur gebaut wurde, weil 38 Jahre nach Ann Listers und Ann Walkers Besuch Josef Vissarionovich Tschugaschwili hier geboren wurde, den die Welt unter dem Namen Stalin kennt. Sein bescheidenes Geburtshaus ist wie die Hütte von Peter dem I. in St. Petersburg von einem größeren Bau schützend ummantelt und wirkt dadurch wie ein Tempel. Noch weihevoller geht es in dem gigantischen Stalin-Museum zu, das 1957 eröffnet wurde. Heldenverehrung pur. Kein Hinweis auf seine 20 bis 40 Millionen Opfer. Von allen Sowjetrepubliken musste Georgien unter Stalin vielleicht am entsetzlichsten leiden. Denn hier kannte der Diktator die Leute persönlich, die er umbringen lassen wollte. Zwischen 1936 und 1939 wurden alle akademisch Gebildeten, alle Wissenschaftler, Journalisten und Künstler Georgiens ermordet. Doch auf den zwei großräumigen Etagen finden wir nichts, was mit den Gräueltaten des Stalinismus in Verbindung zu bringen wäre. Die Säuberungen bleiben so unerwähnt wie der Staatsterror. Offenbar hat es gar keine Geheimpolizei, keine Schauprozesse, keine verordneten Hungerkatastrophen gegeben. Nichts zu seiner katastrophalen Kriegsführung. Keine kritische Einschätzung des Hitler-Stalin-Pakts. Im Museumsshop stehen wir fassungslos vor Stalin-Devotionalien. Ann Lister, eine erotische Biografie von Angela Steidele. Folge 5, Zeitreise. Mit Katja Bürkle als Angela Steidele und Bettina Hoppe als Ann Lister. In weiteren Rollen Rebecca Birch, Pirmin Sedlmeier und Andrea Wolf. Musik Hans-Peter Kuhn. Gesang Anna Clementi. Dramaturgie Cordula Huth. Besetzung Arne Salasse und Leon Hase. Ton und Technik Ursula Potyra, Melanie Inden, Julia Kümmel und Bodo Pasternak. Regieassistenz Aaron Klebauer und Oliver Martin. Hörspielbearbeitung und Regie Luise Vogt. Produktion Hessischer Rundfunk 2022. Redaktion Cordula Huth.